will segeln, ich will segeln, wieder heim übers Meer. Ich will segeln, stürmisch Wasser, ich will frei sein, nah bei dir. Ich will fliegen, ich will fliegen, wie ein Vogel himmelhoch. Ich will fliegen durch die Wolken, ich will frei sein. Kannst du hören mich durch die dunkle Nacht weit von hier? Ich werd sterben, für immer weinen. Wer kann sagen, bin ich bei dir? Kannst du hören mich? Kannst du hören mich durch die dunkle Nacht weit von hier? Ich werd sterben, für immer weinen. Wer kann sagen, bin ich bei dir? Wir wollen segeln, wieder heim übers Meer. Wir wollen segeln, stürmisch Wasser, wollen frei sein, nah bei dir. O Herr, wir wollen frei sein, nah bei dir. O Herr, wollen frei sein, nah bei dir. O Herr, wir wollen frei sein, nah bei dir. O Herr,